Und, seid ihr dabei? Jack, jetzt sag deinem schüchternen Begleiter schon, dass wir nicht beißen. Ja, tut mir leid, Ladies, aber wir müssen weiter. Aber Anne ist doch gar nicht da, Jack. Wir warten einfach. In ihrem Zimmer. Es gibt Geschichten, die sind wahr und doch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf Piraten stecht im See, schlügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luft nach Lee. Der Wind treibt uns vor sich her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist. Und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Folge 4. Ein waghalsiger Plan. Yes! Selbst Jola und Chess haben mich nicht erkannt. Psst, nicht so laut. Und die einäugige Hawkins auch nicht. Naja, die hat ja auch nur ein Auge. Jack, morgen brechen wir auf. Ich kann's kaum erwarten. Aber Wayne hätte fast etwas gemerkt. Ja, hat er aber nicht. Und jetzt ist er davon überzeugt, dass ich einfach ein sehr junger Bursche mit noch bartlosem Gesicht bin. Aber mit dem eisernen Willen nach Abenteuer. Niemand wird etwas merken, Jack. Niemand. Weil keiner damit rechnet. Niemand rechnet mit einer Frau auf einem Piratenschiff. Jetzt schnell, zieh dich wieder um. Keiner darf dich bis zur Abfahrt in Männerkleidung sehen. Vielleicht willst du mir beim Entkleiden helfen. Bitte beeil dich einfach. Gut. Was ist denn los, Jack? Nichts, wieso? Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Alles wird gut gehen. Mhm. Jack, sag mir, was dich bedrückt. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Du machst mir Angst. Wayne hat mich vorhin zur Seite genommen und mir etwas erzählt. Was denn? Dass uns ein neuer Wind aus England entgegenbläst. Du meinst die Absicht des Königs, die Piraterie in der Karibik auszurotten? Das ist doch nichts Neues, das haben die Spanier schon mal versucht. Ja, die Spanier sind aber nicht die Royal Navy. Und die rüstet jetzt auf. King George macht ernst. Es geht die Kunde von einem jungen, ehrgeizigen Lieutenant. Irgendetwas mit John, Jonah oder so. Ja, und? Unter dem Kommando dieses jungen Lieutenants wurde Steady Bonnet gefangen genommen. Was? Du meinst der Steady Bonnet? Ja, genau der. Seine Leiche hängt jetzt in Charlestown am Hafen. Oh mein Gott. Außerdem heißt es, dieser junge Lieutenant habe noch während Bonnets Hinrichtung vor der versammelten Menge Edward Teach ganz offen den Kampf angesagt. Blackbeard? Ja. Verstehst du? Niemand fordert den Teufel höchstpersönlich heraus. Wenn Blackbeard davon Wind bekommt und ihn in die Finger kriegt, dann schneidet er ihm das Herz mit einem rostigen Löffel heraus und isst es noch schlagend vor seiner Mannschaft. Und es ist keine Metapher. Gott verdammt. Das macht Teach wirklich. Ich weiß. Aber dieser John, Jonah, James, whoever, dieser junge Lieutenant, hat keine Angst. Nicht vor uns und nicht vor Blackbeard, vor niemandem. Genau das macht ihn so gefährlich. Verstehst du, Anne? Das ist eine neue Kategorie von Feind. Hm. Von Hass angetrieben. Völlig angstfrei. bis zum letzten Blutstropfen willens, uns zu vernichten. Der wird nicht eher ruhen, bis er uns alle baumeln sieht. Dann dürfen wir uns eben nicht erwischen lassen. Gerüchte wabern durch Nassau. Was für Gerüchte? Es heißt, die Krone schicke bald einen neuen Governor zu uns. Zu uns? Nach Nassau? Nach New Providence Island? Wer wäre denn so verrückt, als Vertreter der Krone in unsere Piratenrepublik zu kommen? Ja, eben diese neue Kategorie von Männern, Anne, sind Männer, die uns hassen und uns alle töten wollen. Also wenn du mich fragst, ist der Kerl lebensmüde. Was ist denn da los? Anne, bist du da? Anne. Habt ihr das auch schon gehört? Ganz Nassau ist in Aufruhr. Wieso? Was ist denn passiert? Die Hafeneinfahrt wird von britischen Kriegsschiffen blockiert. Was? Es kommt kein Schiff mehr rein. Und keines kommt mehr raus. Woods Rogers ist da. Wer? Woods Rogers, unser neuer Governor. Oh, da kommt ein Bote. Traut sich aber nicht zu uns an Land. Bleibt schön auf Abstand in seiner Nussschale, der feige Hund. Ist das etwa der neue Governor? An alle Piraten von Nassau. Unsinn, Ben. Woods Rogers hockt schön da hinten vor der Hafeneinfahrt auf seinem Kriegsschiff und wartet unsere Reaktion ab. Zurück zu deinem Dies ist eine Nachricht von King George, dem Ersten. Ach, das ist Oxford-Englisch. King George der Erste von England hat ab dem heutigen Tage den ehrenwerten Sohn seines Königreiches, Woods Rogers, zum Governor von New Providence Island ernannt. Ihm kommt ab sofort die Aufgabe zu, für Ordnung und Frieden zu sorgen. Und wenn nötig, mit der ihm von der Krone zugebilligten Gewalt durchzusetzen. Na, dann soll er sich doch mal an Land trauen. Oder will er uns von seinem Schiff aus regieren? Das Ziel des Königs ist es, die Piraterie in der Karibik und an die amerikanische Ostküste mit allen Mitteln zu bekämpfen, sie ein für alle Mal auszumerzen. Governor Woods Rogers ist mit der Vollmacht der britischen Krone ausgestattet, alles zu tun, um dies durchzusetzen. Im British Empire ist kein Platz für Räuber, Vergewaltiger und Mörder. Ach so, Mörder sind wir aber immer nur, wenn es nicht im Auftrag Ihrer Majestät ist, oder? Wo ist dann der Platz für die, die in seinem Empire keinen Platz haben? Für die Ausgestoßenen, die Außenseiter. Hier, genau hier, in Nassau. Was hat er gerade gesagt? Psst, jetzt seid doch mal still. Ruhe, verdammt! Was hast du gerade gesagt? Wiederhol das, du Affe. The British Krone. You know what a Krone is? Woods Rogers bietet im Namen der britischen Krone ein Royal Pardon an. Alle Piraten, die sich bis zum 5. September 1718 die englischen Behörde stellen, wird eine vollständige Beerdigung ihrer Taten gewährt. Zusätzlich zum Straferlass schenkt der König einem jeden ruhigen Piraten ein Stück Land, um darauf ein Haus zu errichten und den Boden zu bestellen. So reicht er die Hand, um allen die Möglichkeit zu geben, als ehrbarer Bürger ins Empire zurückzukehren. Wer sich aber nicht bis zum 5. September 1718 freiwillig ergibt und das Royal Pardon ausschlägt, wird als Todfeind des Empire mit verschärfter Verfolgung bedacht und bei Gefangennahme ohne Ausnahme mit dem Tode bestraft. Die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Expulsive, piratisch. Restituta, commercia. Was heißt das? Sind die Piraten weg? Ist der Handel wiederhergestellt? Der neue Governor von New Providence Island, Woods Rogers, rechnet mit eurer Antwort bis zum Morgengrauen. Now back to the ship. Hä? Was bedeutet das? Jack! Charles! Wir müssen reden. Vollversammlung! Vollversammlung! Jetzt sofort! Niemals! Da soll mich eher der Teufel holen! Ich werde keine Begnadigung akzeptieren und ich werde mich erst recht nicht in der Sonne zum Trocknen aufhängen lassen. Wenn man mich und meine Männer fängt, dann fahren wir fröhlich gemeinsam zur Hölle. Henry, Ben, dass ihr überhaupt darüber nachdenkt. Gott, Charles, denk du doch mal nach. Das ist doch jetzt eine völlig neue Situation. Das stimmt. So ein Angebot gab es noch nie. Ein Royal Pardon. Ja. Zum ersten Mal wird uns ein Ausweg angeboten. Ein echter, ehrbarer Ausweg. Wir müssten keine Angst mehr vor dem Galgen haben. Alles, was wir bisher getan haben, ist vergessen, als wäre es nie passiert. Wir müssen uns dafür nicht mehr rechtfertigen. Der König gewährt uns eine neue Zukunft. Ja, genau. Wir bekommen die Chance auf einen echten Neuanfang. Ein geschenktes Stück Land. Mit etwas Geduld und Arbeit kann daraus ein gutes Leben werden. Wir könnten zurück in die Gesellschaft. Wir wären keine Geächteten, keine Ausgestoßenen mehr, sondern anerkannt, respektiert. Wir könnten wieder ein ehrbares Dasein führen. Gefällt es dir hier auf einmal so wenig, Henry, dass du dich nach einem ehrbaren Dasein sehnst? Dabei warst du es doch, der Nassau als idealen Stützpunkt für uns entdeckt hat, als Piratenrepublik. Genau. Ja, das stimmt. Aber das ist Jahre her. Niemand von uns wird jünger. Auch du nicht, Charles. Ein Pirat, der alt wird, hat irgendwas falsch gemacht. Ach, Charles. Hört ihn euch an. Den großen Charles Wayne. Verdammt! Vergiss doch einmal deinen Stolz. Das ist ein faires Angebot. Ein Mann ohne Stolz ist wie ein Schiff ohne Kompass. Wenn ich euch so reden höre, erkenne ich die Männer nicht wieder, mit denen ich einst gemeinsam gekämpft habe. Wäre Blackbeard jetzt hier, würde er euch eigenhändig die Zunge aus dem Rachen reißen. Edward ist aber nicht hier. Und wer weiß, ob wir ihn jemals lebend wiedersehen. Er hält es wie ich. Lieber tot als Bauer. Das mag ja für euch beide zutreffen, Charles. Aber deswegen muss es für uns nicht auch so sein. Henry, denk doch mal nach. Das ist kein faires Angebot. Warum liegt Woods Rogers sonst mit 3 Kriegsschiffen vor unserem Hafen und blockiert die Ein- und Ausfahrt? Weil er jeden, der das Royal Pardon ablehnt und unter schwarzer Flagge aus Nassau heraussegeln will, versenken wird. Das Einzige, was er hören will, ist, dass wir das Royal Pardon annehmen, uns ergeben und unsere Schiffe abtakeln. Was ja immer noch eine nicht ganz unattraktive Option ist, Jack. Herrgott nochmal, ich bitte dich, Ben. Es gibt Lieder, die von den Abenteuern der großen Piratenkapitäne Benjamin Hornigold und Henry Jennings erzählen. Jedes Kind kennt die Geschichten von euren Schlachten, von Truhen voller Gold, von euren Abenteuern auf offener See. Ich glaube kaum, dass man demnächst Lieder auf euch als Bauern und Viehtreiber singen wird. Lieber tot als Bauer. Ich weiß gar nicht, warum wir hier streiten. Soll doch ein jeder für sich entscheiden. Ich glaube kaum, dass Charles Wayne, der weder Tod noch Teufel fürchtet, für die Mehrheit hier spricht. Es gibt Menschen, die hängen an ihrem Leben. Die wollen eine Zukunft jenseits von Execution Dog und Galgenstreck. Niemals tausche ich meine Freiheit gegen ein Leben als königstreuer Bauer ein. Wer es auch so hält, ist an Bord der Raider herzlich willkommen. Wir laufen im Morgengrauen aus. Ach ja, hast du vergessen, dass Woods Rogers vor der Hafeneinfahrt ankert? Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er dich einfach so ziehen lassen wird. Und genau das ist dein Problem, Benjamin Hornigold. Dass du dir so wenig vorstellen kannst. Wie? Ihr habt Captain Wayne gehört, Männer. Auf eine reiche Prise. Ja. Auf die Freiheit! Mich. Komm schon, beeil dich. Der Weg zum Fort ist steil. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jack, Fanes Plan ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, das ist er. Aber unter Charles Wayne zu segeln, heißt, den Wahnsinn mit an Bord zu haben. Also, gewöhn dich besser dran. Stell dir doch nur mal vor, wenn Charles' Plan wirklich aufgeht. Dann wird man Lieder über uns singen. Dann werden wir zu Legenden. Ei. Schade nur, dass man nicht über Anne Bonny singen wird, sondern über Andrew Bonnet. Ja, den mutigen jungen Smoothie, der als einziger von Waynes Mannschaft so zart im Körperbau war, dass er durch das schmale Einschlagloch einer spanischen Kanonenkugel klettern konnte. Durch dickes Mauerwerk hindurch, hinab in den Keller des Forts. Ja, um dort den von Piratenkapitän Henry Jennings gelagerten Sprengstoff zu klauen und dann damit eine von Piratenkapitän Benjamin Hornigold geklaute Schaluppe zu beladen. Diese wurde in Brand gesetzt und führerlos Richtung Hafeneinfahrt getreten. Allein das wird Woods Rogers schon nervös machen. Nichts ist gefährlicher für ein Schiff als Feuer. Richtig. Er wird leicht abdrehen und hoffen, dass das Feuerschiff an ihm und seiner Flotte vorbei aufs offene Meer zieht. Oder dass es vorher abfackelt und sinkt. Und dann, wenn unser kleiner Brandner nah genug an Woods Rogers Kriegsschiffen ist, wird die Pechspur sich bis an den Sprengstoff im Lagerraum herangefressen haben. Das wird ein Feuerwerk. Kavum, Zonk, Boing, Pow. Ja. Aber damit das alles überhaupt funktionieren kann, brauchen wir Sprengstoff. Ohne Sprengstoff kein Feuerwerk. Ja. Ah. So. Ich glaube, wir sind da. Wo genau ist denn jetzt das Loch in der Mauer? Das Fort ist bewacht. Natürlich. Was dachtest du denn? Aber das hier ist Nassau. Wir sind unter unseresgleichen, unter Piraten. Wer sollte denn ins Fort einbrechen wollen? Henry Jennings lebt in diesem Fort. Es ist seine Festung. Das heißt, eines der Verliese sei bis unter die Decke mit Gold und Edelsteinen gefüllt. Von seinen Raubzügen. Komm, komm, los, weiter. Da, die Böschung hoch, aber leise. Wo ist denn das Einschussloch in der Mauer, von dem Wayne erzählt hat? Er meinte unterhalb des östlichen Wachturms, hier am Hang. Trotz Mondlicht kann man kaum etwas erkennen. Es muss hier irgendwo sein. Da! Das sieht verdammt klein aus. Schaffst du es da rein? Vielleicht können wir mit dem Dolch da noch ein paar Steine aus dem Mörtel brechen. Sein. Was denn? Nur dank dir kann dieser Plan überhaupt gelingen. Du bist die Einzige aus Waynes Crew, die schmal genug für das Loch da ist. Ich weiß. Wenn du das machst, gibt es kein Zurück mehr. Ich will nicht mehr zurück. Nie mehr. Nur noch nach vorne. No. Anne, du bist wahrlich eine Piratin. Lass dich küssen. Jack, was war das? Wer ist da? Jack? Angel? Ich bin's. Billy? Was machst du denn hier? Wayne hat gesagt, ich soll euch helfen, so viel Sprengstoff zu tragen, wie wir nur können. Und ihr? Was macht ihr denn hier? Was soll die dumme Frage? Naja, ich meine ja nur... Was? Also im Mondlicht sah es eben kurz so aus, als ob ihr... Ja? Ach, nichts. Gar nichts. Los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Andrew. Ja? Schaffst du es durch das Loch in der Mauer? Nein. Gut. Hier, nimm meine Hand. Okay. Fühlst du Boden unter den Füßen, Andrew? Warte. Ich lass dich noch ein wenig weiter runter. Billy, steh nicht rum und glotz. Jetzt hilf mir, verdammt. Na gut, wenn's sein muss. Noch ein wenig tiefer. Jetzt? Nein. Traust du dich zu springen? Er muss. Wie sollen wir sonst an den Sprengstoff kommen? Lass los! Lass mich los, ich springe! Warte. Was ist, wenn du danach nicht wieder hochkommst? Ich finde schon eine Lösung. Lass los! Oh mein Gott. Andrew! Andrew! Sei leise! Die Wachen! Was siehst du? Hier sind Kisten. Leuchtkisten. Aha. Ich kann mich besser als Treppe benutzen. Wo komme ich wieder raus? Gut. Mach mich doch mal. Und? Bill? Was ist mit den anderen, Billy? Ach so, ja. Als ich eben von ihnen weg bin, waren sie gerade dabei, Hornigolds Schaluppe zu stehlen. Aha. Ein einfaches Unterfangen. Niemand ist zurzeit am Hafen. Alle sind in Maggies Taverne und diskutieren sich die Köpfe heiß. Sehr gut. Dann geht unser Plan also auf. Nur wenn der neue Koch auch wirklich den Sprengstoff findet. Wie Charles gesagt hat. Sehr gut. Sehr gut. Reich uns einen hoch. Vorsichtig. Mein Gott. Sehr gut. Noch ein. Ja. So, und noch einen dritten. Was kann er mit? Das sollte dann reichen. Ja, ich schnapp mir schon mal ein und lauf runter zum Hafen. Gut. Ich komm jetzt wieder raus. Hier, nimm meine Hand. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt, ich zieh weg hier. Komm. Die ganze Nacht diskutieren wir. Nur damit du störrisch wie ein alter Maulesel doch wieder zu deiner ursprünglichen Meinung zurückkehrst. Dann waren deine Argumente vielleicht nicht überzeugend genug, Ben. Oder du bist zu verbohrt, eine Chance zu erkennen, wenn sie sich dir bietet, Charles. Männer, was ist das? Was? Wo? Na, da unten im Hafen. Bei Davy Jones' Kiste. Das ist mein Schiff. Es brennt. Das Schiff brennt! Wir kommen genau richtig, Gentlemen. Du weißt davon? Hast du das etwa arrangiert? Du brauchst das Schiff doch gar nicht mehr, Ben. Jetzt, wo du Bauer wirst. Das wirst du mir büßen, Wayne. Bei allen Ungeheuern der sieben Weltmeere. Ich bring dich um. Da! Seht nur! Es treibt auf die Hafeneinfahrt zu. Direkt auf Woods Rogers Schiffe. Natürlich, oder dachtest du, ich fackel dein Schiff einfach nur so ab? Horny Gold. Du bist krank, Charles. Geisteskrank. Rogers erwartet doch unsere Antwort im Morgengrauen. Und da Wayne. Hat er seine Antwort. Wayne! Wayne! Ist die Raider bereit, Jack? Ei, alles läuft nach Plan. Gut, dann lass uns von hier abhauen. Captain an Bord! Mannschaft vollständig versammelt? Ei! Gut, dann auf zu neuen Abenteuern, Männer. Mögen uns die Winde gewogen sein und nur noch von unserem Mut übertroffen werden. Ei! Alle Mann auf Posten! Sobald der Weg frei ist, segeln wir an Rogers vorbei aufs offene Meer hinaus. Ei, Captain! Der Wind steht gut. Ja, für den Brandner und für uns. Andrew, alles in Ordnung? Ja, ja, verdammt. Endlich bin ich hier. Das habe ich mir schon so lange gewünscht. Noch sind wir nicht auf dem Meer. Ja, aber bald. Spürst du nicht, wie der Wind auffrischt? Sobald wir Segel setzen, trägt er uns hinaus. Nur wenn die Hafeneinfahrt frei ist. Ja, da! Sieh nur! Sie bewegen sich! Rogers Schiffe bewegen sich. Waynes Plan geht auf. Tatsächlich. Die Kriegsschiffe drehen bei. Ja, sie wollen Abstand zum Brandner, der immer näher auf sie zusteuert. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Sie bringen die Breitseite in Stellung. Du meinst, sie versuchen auf das Feuerschiff zu schießen? Ja, sieht ganz danach aus. Sie können ja nicht wissen, was da auf sie zukommt. Oh mein Gott. Bereit machen, Männer! Der Brandner ist getroffen, aber er hält sich noch. Ja, aber gleich müsste es soweit sein. Alle Mann fertig machen! Ei! Der Brandner, du hast deinen Holm und das Deck mit Pech eingestrichen. Ei, wie befohlen. Und eine Pechspur hinunter in den Laderaum gelegt. Ei! So lange. Müsste das Schwarzpulver im Laderaum nicht längst explodiert sein? Charles, wir können nicht ewig auf halber Strecke hier im Hafen warten. Sonst werden wir bald von zwei Seiten attackiert. Vor uns Woods Rogers mit seinen Kriegsschiffen und hinter uns Benjamin Hornigold, der die Rache schwört. Ja und, Jack? Es dauert einfach zu lange. Geduld, Jack. Da, sie drehen ab. Woods Rogers und seine Schiffe drehen tatsächlich ab. Die Passage ist frei. Dann lass uns Segel setzen, Charles. Hab Vertrauen, Jack. Die Passage ist frei. Wir müssen jetzt hindurch. Der Brandner leckt. Er treibt hinter Rogers Schiffen her aufs offene Meer hinaus. Aber wenn er sinkt, bevor die Flammen den Laderaum erreicht haben, kehrt Rogers sofort um und blockiert die Hafeneinfahrt wieder. Dann sitzen wir in der Falle. Jack! Uns läuft die Zeit davon, Charles! Jack! Hab doch bitte etwas Vertrauen und Geduld! Komm, wir warten noch ein bisschen. Warten? Worauf denn? Das ist Wahnsinn, Charles. Ach, weißt du, der Wahnsinn ist ein guter Freund von mir. Ja, das ist er. Ja, aber auch brillant. Nicht nur mit Kraft und Mut kann man gewinnen, sondern auch mit List und Tücke. Man muss nur wahnsinnig genug sein, es zu versuchen. Hey, Rogers! Du wolltest eine Antwort! Haha, hast du meine Antwort? Er beschießt Rogers? Ach, das ist nur ein kleiner Gruß! Volle Kraft voraus, Männer! Die Kanonenluken gehen auf, Jack. Ein paar Knoten mehr sind noch drin. Lasst meine Lady fliegen! Fliegen! Rogers ist zu langsam für uns. Nein, wir sind zu schnell für ihn. Er schafft es nicht. Zu kurz. Wir sind außer Reichweite. Er kriegt uns nicht. Jack, er kriegt uns nicht. Nimmt er die Verfolgung auf? Ein Fernrohr! Schnell! Bringt mir ein Fernrohr! Hier! Und? Was siehst du? Rogers rührt sich nicht. Naja, vielleicht denkt er, es ist nur ein Ablenkungsmanöver, um ihn von Nassau wegzulocken. Dabei weiß er ja noch nicht, dass dort nur noch artige Kartoffelbauern leben. Ja, sagt auf Wiedersehen zu Nassau. Zu unserer Perle. Mit Woods Rogers als neuem Governor wird nichts so bleiben, wie es einmal war. Ja, Nassau ist auch mir zu einem Zuhause geworden. Ach, Andrew, Nassau war unser aller Heimathafen. Aber wohin der Wind uns auch weht, im Herzen sind wir frei. Männer! Alter! Nassau mag verloren sein! Aber die See ist unser Zuhause. Und das lassen wir uns von niemandem stehlen. Wir nehmen uns, was wir wollen. Und wir leben, wie es uns gefällt. Denn, verdammt nochmal, wir sind Piraten! Ja! Piraten, stecht den See, flügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luf nach Lee. Der Wind treibt uns vor sich her. Wir jagen alle lieb, fest und reich, weit hin über das Meer. Denn hier auf dem Wasser sind alle gleich, drum gibt uns das Meer nicht mehr her. Wir jagen alle die fett und reich, weit hin über das Meer. Denn hier auf dem Wasser sind alle gleich. Drum gibt uns das Meer nicht mehr her. Ihr habt gerade die vierte Folge von Anne Bonny, die Piratin, gehört. Ich freue mich total, dass so viele von euch mit Interesse, Bewertungen und Feedback dabei sind. Macht gern weiter so. Auf einigen Podcast-Plattformen könnt ihr Sterne vergeben. Und mich erreicht ihr ganz einfach per Mail piratin@wdr.de. Was denkt ihr über das, was bisher geschah? Macht gern auch andere auf meine Geschichte aufmerksam. Ihr findet den Link zum Teilen in der Beschreibung. Frei für immer, eure Anne Bonny.